ich hab Style und ich hab Style und das Geld. Ich hab Style und das Geld. XTC. XTC. XTC. XTC. Peace.